Drei Viertel der Befragten bezeichnen ihre Lebensqualität als gut oder sehr gut, erklärt Renate Köcher, die Geschäftsführerin des Instituts für Demoskopie Allensbach. Da hat man da 36%, die sagen, über die letzten 5 Jahre hinweg hat sich meine Lebensqualität verbessert. Und man hat ein Fünftel, die eine Verschlechterung konstatieren, also einen deutlichen Überhang an Menschen aus der mittleren Generation, die eine positive Entwicklung konstatieren. Auch die wirtschaftliche Lage hat sich für viele Befragte verbessert. Nach der gesellschaftlichen Situation in Deutschland befragt, antworten die 30- bis 59-Jährigen aber ganz anders. Ein Drittel ist der Ansicht, dass sich die Lebensqualität hierzulande verschlechtert hat. Nur noch 4 von 10 sehen dem kommenden Jahr mit Hoffnung entgegen. Etwa genauso viele sind skeptisch und haben Angst. Im vergangenen Jahr gab es noch doppelt so viele Optimisten wie Pessimisten. Und das, obwohl die wirtschaftliche Lage derzeit gut ist, es wenig Arbeitslose gibt. Renate Köcher versucht, die Situation in die letzten 60 Jahre einzuordnen. Normalerweise hat man so einen Zusammenbruch, wenn irgendwie eine wirtschaftliche Krise kommt oder wenn ganz ungewöhnliche politische Krisen sich ereignen. Und da gibt es 7-mal insgesamt eine Situation, wo der Zukunftsoptimismus so niedrig war, wie er im Moment ist. Und es waren immer Ausnahmesituationen. Die Ölkrisen, der Balkankrieg, 9/11 und die Wirtschaftskrise ab 2008 gehörten dazu. Als größte Gefahren nennt die Generation Mitte die steigende Fremdenfeindlichkeit, das Risiko terroristischer Anschläge und die vielen Flüchtlinge. Die Zahl derer, die Zuwanderung als Bereicherung sehen, ist gesunken. Damit Integration gelingt, seien gute Deutschkenntnisse und Akzeptanz für die Werte in Deutschland wichtig, zum Beispiel für die Gleichstellung von Mann und Frau, sagen die Befragten. Dass Migranten ihre kulturellen Eigenheiten ablegen, verlangen die 30- bis 59-Jährigen jedoch nicht. Für ebenso gefährlich wie die Flüchtlingskrise und das Terrorrisiko hält die Generation Mitte auch eine wachsende Kluft zwischen Arm und Reich. 2/3 finden, dass Einkommen und Vermögen ungerecht verteilt sind. Gleichzeitig lehnt die Mehrheit aber mehr staatliche Umverteilung ab und hält am Leistungsprinzip fest, erklärt Renate Köcher vom Allensbach-Institut. Wer viel leistet, soll viel verdienen. Wer arbeitet, soll deutlich mehr verdienen als der, der auf Unterstützungseinkommen angewiesen ist. Verunsichert sind die 30- bis 59-Jährigen von der aktuellen Diskussion um die Zukunft der Rente. Sie haben Angst, ihren Lebensstandard im Alter nicht halten zu können.